warum sind wir denn schon wieder auf dem Weg zum Strand? Brauchen wir nicht noch jemanden, um Aleph hier Pulverhafen zu ersetzen? Nein, nein. Es fehlen immer genau 3 Crewmitglieder. Steht so im Kodex. Und die haben wir ja nun. Ich muss sagen, nachdem ich mich mit dem Gedanken angefreundet habe, wieder zur See zu fahren, bin ich schon sehr gespannt auf unser Schiff. Wenn es noch da ist. Schnabel zu. Wie meinte das Federtier? Naja, ich hab mit meiner Lightning manchmal ein bisschen Pech. Wenn ich zu lang zu Fuß unterwegs bin, ist sie bei meiner Rückkehr manchmal nicht mehr da. Als wäre sie eifersüchtig. Liegt dann wohl eher an den Pulverhafen. Schnabel zu. Wir wollen unsere Crew nicht vergrauen, bevor wir auf See sind. Nun, ob das Schiff noch da ist, das stellen wir jetzt wohl fest. Die Bucht ist gleich hinter diesem Felsen. Richtig, ja. Also, bitte lass mein Schiff noch da sein. Ein beherzter Schritt um die Ecke und... Guten Morgen, Captain! Das ist genau das Gegenteil von das Schiff ist weg. Also welches von diesen etwa 100 Piratenschiffen ist denn jetzt unseres? Was? Wie? Würde mir jemand mal erklären, was hier los ist? Ahoi, Captain! Bootsmann, eine Erklärung, wenn ich bitten darf. Ei, ei, Captain. Also, die Pulveraffen sagten, sie wüssten ja, wie wichtig dir diese Konferenz auf Tortuga ist. Darum haben sie unseren ganzen Rumvorrat abgebrannt und mit dem Rauch und vor allem mit dem Rumgeruch alle anderen Piraten der Karibik angelockt. Tja, und die sind dann auch alle hier auf Grund gelaufen. Alle Piraten? Das heißt auch... Doogie, altes Pferd, ich bin's, Long John Silver, kennst du mich noch? Na komm, wir nehmen mal einen Lütten zusammen, hm? Och nö. Hör mal, Blake, alte Hütte. Wir anderen haben uns eben unterhalten und festgestellt, wenn wir eh alle hier sind, machen wir unsere Konferenz jetzt einfach hier. Ich hab einen tollen Vortrag über Mitarbeiterführung vorbereitet, da kannst du auch noch was lernen. Aber erstmal nehmen wir einen Lütten zusammen. Nun, es scheint, als würden wir hier nicht mehr gebraucht. Ja, mischen wir uns mal unters Volk. Hey, ist das der Captain Jack Sparrow? Nein, der war zu teuer. Nein, wartet. Ich muss hier weg, und zwar schnellstens. Jo, wo willst du denn hin, Blake, alte Scheune? Wir müssen noch einen Lütten zusammennehmen. Gar nichts müssen wir. Ich hau ab. Und wenn ich mein Schiff allein bis nach Tortuga rudern muss, lass mich bloß in Ruhe, du Rumpelwicht. Rumpelwicht? Schnauze! Ich hab mal zusammen mit so ein paar Leuten Lütten genommen. In so einer...